Das Zeitalter der Weisheit. Kapitel 14. Der achte Weg und der ideale Punkt. Der Unterschied zwischen dem, was wir tun, und dem, wozu wir fähig sind, würde die meisten Probleme auf der Welt lösen, sagte Gandhi. Der achte Weg, die innere Stimme finden und andere dazu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, ist eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Eine Idee, deren Zeit gekommen ist, stammt aus den berühmten Worten von Victor Hugo, die ich schon zitiert habe. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Die Ökonomie der Arbeiter im Industriezeitalter beruhte auf dem Paradigma einer Teilperson, einer fragmentierten Person. In der heutigen Welt führt dieser Weg aber bestenfalls zu Mittelmäßigkeit, denn er steckt das menschliche Potenzial im wahrsten Sinne in eine Zwangsjacke. Organisationen, die sich in den Denkweisen des Industriezeitalters verfangen haben, lassen weiter die Leute an der Spitze die wichtigen Entscheidungen treffen und alle anderen bloß die Schrauben anziehen. Was für eine ungeheure Verschwendung! Was für ein unermesslicher Verlust! Denken Sie an die Worte des Autors John Gardner. Die meisten kränkelnden Organisationen haben eine funktionelle Blindheit für ihre eigenen Mängel entwickelt. Dass sie nicht gesund sind, liegt nicht daran, dass sie ihre Probleme nicht lösen könnten, sondern vielmehr daran, dass sie ihre Probleme nicht sehen können. Damit trifft Gardner den Nagel auf den Kopf. Der achte Weg stellt Ihnen Denkweisen und Fähigkeiten zur Verfügung, durch die Sie ständig nach dem Potenzial in den Menschen suchen können. Er ist jene Art von Führung, die den Leuten klar vermittelt, welchen Wert und welches Potenzial sie haben, sodass sie diesen Wert und dieses Potenzial selbst in sich erkennen. Voraussetzung dafür ist, dass wir den Leuten zuhören. Wir müssen sie durch unsere Worte und alle vier Rollen effektiver Führung einbeziehen und immer wieder bestätigen. Als Gedächtnisstütze möchte ich hier noch einmal kurz zusammenfassen, was die einzelnen Rollen beinhalten. Beachten Sie bitte, dass jede von Ihnen, direkt oder indirekt, den Wert der Leute als ganze Person bestätigt und die Freisetzung ihres Potenzials ermöglicht. Erstens, Vorbild. Einzelner, Team. Vorbild zu sein, inspiriert zu Vertrauen, ohne es zu erwarten. Wenn wir uns an die im achten Weg verkörperten Prinzipien halten, blüht Vertrauen, der Kitt des Lebens. Vertrauen entsteht nur aus Vertrauenswürdigkeit. Kurz gesagt, als Vorbild erzeugt man persönliche moralische Autorität. Zweitens, Visionär. Die gemeinsame Visionsentwicklung produziert Ordnung, ohne sie zu fordern. Das bedeutet, wenn die Leute sich mit den strategischen Entscheidungen, besonders mit jenen über die Werte und die Ziele von hoher Priorität, identifizieren und in sie einbezogen werden, kommt es zu einer emotionalen Verbindung. Das Management und die Motivation verlagern sich dann von außen nach innen. Als Visionär erzeugt man visionäre moralische Autorität. Drittens, Koordinator. Die Strukturen, Systeme und Prozesse auszurichten bedeutet, das Gemeinwesen und den Geist des Vertrauens, der Vision und der Befähigung zu fördern. Als Koordinator erzeugt man institutionalisierte moralische Autorität. Viertens, Coach. Die Befähigung ist die Frucht der drei anderen Führungsrollen. Sie setzt ohne Motivation von außen das menschliche Potenzial frei. Als Coach erzeugt man kulturelle, moralische Autorität. Denken Sie daran, dass der wichtigste Part des Vorbildseins der ist, dass eine Führungskraft die drei anderen Rollen effektiver Führung vorlebt. Mit anderen Worten, visionär zu sein bedeutet einerseits den Mut zur Bestimmung eines Kurses vorzuleben, andererseits auch die Bescheidenheit und den gegenseitigen Respekt vorzuleben, andere in die Entscheidung, was am wichtigsten ist, einzubeziehen. Koordinator sein heißt, die Bereitschaft vorzuleben, Strukturen, Systeme und Prozesse zu etablieren, die im Einklang mit den strategischen Entscheidungen über das, was am wichtigsten ist, stehen, sodass die Organisation ständig auf ihre höchstrangigen Ziele fokussiert bleibt. Coach sein schließlich ist das Vorleben, Prozesse der Co-Mission, eines wirklich tiefen Glaubens an die Fähigkeit der Leute, ihre Freiheit zu wählen, auszuüben und an die vier Dimensionen ihrer Natur.